King of Albania. Looking for the Queen. Mixo. Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Die übernehmen alles 100 Pro. Die Hater fallen wie bei Domino. 30k für die Show. Wir machen Money, Money sowieso. Bitte keine Fotos, pack dein Handy weg. Machst du bei mir Welle, gibt es hier kein Happy End. Einmal um den Globus, wir sind jetzt im Trend. Ja, ich ziele mit der Gun und alle Rapper rennen. Zum Glück läuft mein Business nach Plan. Sie reden und reden, doch ist mir egal, schon okay. Doch bitte geht mir alle aus dem Weg. Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Aschen, das Auto, was ich fahre. G-Klasse weiß wie Dieter Bohns Haare. Gib mir nur paar Tage. Hände voller Gold, aber Kopf ist voller Narben. Ja. Ziki, ziki, you mess with ziki, kiriki. Ey, you preach a trip in us and break me mut a spidi. E gjinë në nonus, kur nuk e kuriti. E për bobën të nuk nona, veç qit e ma city. Interessant, in Deutschland, va ish kuja Asiland. Ava hojte i ne qasto, a Gott sei Dank. Ton njetën, jam gut rezikant. Se ondra shumë e mone elefant. Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.